Von den Wohltaten, sechstes Buch, 15-22. 15. Auf solche Weise, entgegnet man, wirst du wohl auch behaupten, du seiest auch dem Arzte nichts schuldig als seinen armseligen Lohn und auch dem Lehrer nicht, weil du ihm ja etwas hingezählt. Bei uns jedoch hält man alle dergleichen Leute sehr wert und in Ehren. Darauf ist zu antworten, es gibt Dinge, die mehr wert sind, als man dafür gibt. Du kaufst vom Arzte etwas Unschätzbares, Leben und Gesundheit, von dem, der dich in edeln Wissenschaften unterrichtet, edle Studien und Geistesbildung. Deshalb wird diesen nicht die Sache, sondern die Mühe bezahlt, dass sie uns ihre Dienste weihen, dass sie ihre eigenen Angelegenheiten beiseite setzend uns ihre Zeit schenken. Lohn bekommen sie nicht für ihr Verdienst, sondern für ihr Geschäft. Doch mit mehr Grunde kann man noch etwas anderes sagen, was ich sogleich aufstellen will, nur möchte ich erst dartun, wie das Angeführte zu widerlegen wäre. Es gibt Dinge, sagst du, die mehr wert sind, als man dafür bezahlt, und deshalb bist du mir noch besonders etwas dafür schuldig, wenn es schon ein Kauf ist. Fürs Erste, was liegt denn daran, wie viel es wert ist, wenn der Käufer und Verkäufer miteinander über den Preis im Reinen sind? Sodann habe ich's gekauft, nicht nach seinem absoluten Werte, sondern nach dem, den es für dich und von dir aus hatte. Allein es konnte nicht höher angeschlagen werden, und der Wert einer jeglichen Sache hängt von den Umständen ab. Du magst es noch so hoch anschlagen, es ist eben so viel wert und mehr nicht, als dafür verlangt werden kann. Überdies hat derjenige, welcher wohlfeil einkauft, dem Käufer nichts zu danken. Sodann, wenn es auch mehr wert ist, so ist doch von deiner Seite nichts Geschenktes daran, sintemal die Schätzung nicht nach dem Nutzen und der Wirkung, sondern nach Brauch und Taxe sich richtet. Wie willst du einen Preis bestimmen für den Mann, der dich über Meere schifft und mitten durch die Fluten, wenn er nichts mehr als Himmel und Wasser sieht, den sichern Weg durchschneidet und auf kommende Stürme voraussorgt, und während noch kein Mensch an Gefahr denkt, auf einmal die Segel einziehen, die Maste senken lässt und alles anordnet, dass man auf das Einbrechen des Sturms und plötzlichen Anfall gerichtet sei? Und doch, die Belohnung für so wichtige Dienste, sie ist abgetan mit dem Fährgeld. Wie hoch musst du eine Herberge in einer Einöde anschlagen und ein Dach im Platz Regen, ein warmes Bad oder Feuerung in Winterfrost? Und doch weiß ich, was ich zu bezahlen habe, wenn ich einkehre und mir dergleichen verschaffe. Welch wichtigen Dienst leistet uns einer, der uns das wankende Haus stützt und mit unglaublicher Kunst ein einzeln stehendes Gebäude schwebend erhält, während es von unten auf Risse bekommt? Dennoch ist's ein bestimmtes und geringes Geld, was für diese Stützung entrichtet wird. Eine Mauer sichert uns vor Feinden und unvermuteten räuberischen Angriffen, und doch weiß man wohl, was der Baumeister täglich verdient, wenn er solche Türme zu errichten hat, die da Schutzwehr der öffentlichen Sicherheit zu gut gewähren. 16. Ich würde kein Ende finden, wenn ich noch weiter Beispiele zusammensuchen wollte, durch die es offenbar ist, dass große Dinge nicht viel kosten. Warum soll ich denn also dem Arzt und dem Lehrer noch weiter schuldig? Warum soll es ihnen gegenüber mit dem Lohne nicht abgetan sein? Darum, weil der Lehrer und der Arzt zum Freunde wird und sie uns nicht durch die Kunst, für die sie sich bezahlen lassen, verbindlich machen, sondern durch die wohlwollende und freundschaftliche Gesinnung. Wenn daher ein Arzt mir nicht weiter als den Puls fühlt und mich ebenso wie alle behandelt, bei denen er seine Gänge macht und ohne alle Teilnahme verordnet, was ich tun und meiden soll, so bin ich ihm keinen Dank weiter schuldig, denn er hat mich nicht als einen Freund betrachtet, sondern wie einen, der ihn kommen ließ. Auch einen Lehrer habe ich nicht zu verehren, wenn er mich eben wie den ganzen Haufen seiner Schüler behandelt, wenn er mich nicht einer eigenen und besonderen Sorgfalt wert geachtet, wenn er mir niemals sein Herz zugewendet hat und wenn er denn im allgemeinen Preis gab, was er wusste, so habe ich von ihm nicht gelernt, sondern aufgefangen. Aus welchem Grunde also haben wir ihnen viel zu danken? Nicht weil das, was sie an uns verkauften, mehr wert ist, als wir dafür gaben, sondern weil sie für unsere Person etwas getan haben. Da ist einer, der nahm sich's mehr zu Herzen, als es ein Arzt notwendig muß, um ein Arzt zu sein. Für mich hat sein Herz geschlagen, nicht für den Ruf in seiner Kunst. Er hat sich nicht begnügt, die Mittel an die Hand zu geben, sondern er ist mir bei ihrer Anwendung beigestanden. Er ist bei mir gesessen, wie die so um mein Leben in Sorgen waren, und in den entscheidendsten Stunden ist er zu mir gekommen. Kein Dienst war ihm lästig, an keinem faßte er einen Ekel. Meine Seufzer hat er nicht ohne Sorgen gehört. Unter der Menge derer, die ihn rufen ließen, bin ich sein angelegentlichster Patient gewesen. Für die andern hat er sich nur so viel Zeit genommen, als mein Befinden erlaubte. Diesem bin ich nicht wie einem Arzte, sondern wie einem Freunde verbindlich. Ein anderer wiederum hat bei meinem Unterrichte Mühe und Verdruß auf sich genommen. Außerdem, was Lehrer insgemein sagen, hat er mir noch dies und jenes eingeträufelt und gewiesen, durch Ermahnungen dem Bessern in mir aufgeholfen und bald durch Lob mir Mut gemacht, bald durch Erinnerungen meiner Trägheit abgeholfen. Dann hat er mein verstecktes und schlafendes Talent mit Gewalt, wenn ich so sagen soll, hervorgezogen und seine Kenntnisse, nicht karg, um mir länger notwendig zu sein, zugemessen, sondern er hätte mir gern, wenn es anginge, alles eingegossen. Ich bin undankbar, wenn ich einen solchen Mann nicht wie meine liebsten und nächsten Angehörigen schätze. 17. Auch denen, die in den niedrigsten Künsten als Gehülfen dienen, gaben wir etwas über das Festgesetzte, wenn wir denken, sie haben sich in ihrem Dienste mehr angestrengt. Und einem Steuermann und dem Verfertiger der wohlfeilsten Waren und dem Tagelöhner lassen wir eine Zulage zufließen. Wenn aber einer in Beziehung auf die edelsten Kenntnisse, die teils zur Erhaltung, teils zur Erheiterung des Lebens dienen, nicht mehr schuldig zu sein meint, als was verabredet ward, der ist undankbar. Bedenke dazu, dass die Mitteilung solcher Wissenschaften ein freundschaftliches Verhältnis hervorbringt. Und wenn dies der Fall ist, so bezahlt man sowohl dem Arzt als dem Lehrer den Lohn für seine Mühe, den für sein Herz bleibt man ihm schuldig. 18. Als Plato über einen Fluss gefahren war und der Fährmann nichts von ihm gefordert hatte, meinte er, das sei ihm zu Ehren geschehen und sagte, der Mann habe sich um Plato verdient gemacht. Als derselbe aber bald nachher da einen und dort einen mit der gleichen Bereitwilligkeit unentgeltlich hinübergeführt hatte, erklärte er, nun habe der Mann um Plato kein Verdienst mehr. Denn wenn ich dir für das, was du an mir tust, verbindlich sein soll, so ist es nicht genug, dass du etwas für mich tust, sondern es muss auf mich abgesehen gewesen sein. Du kannst keinen um das anfordern, was du unter das Volk wirfst. Wie sollst du also dafür keinen Dank anzusprechen haben? Von einem Einzelnen nicht, in Verbindung mit allen werd ich bezahlen, was dir alle so gut schuldig sind wie ich. 19. Du behauptest, es erweise mir einer keine Wohltat, wenn er mich unentgeltlich über den Padusfluss Po mitnimmt. Allerdings, etwas Gutes tut er mir, eine Wohltat erweist er mir nicht. Ich setze nämlich den Fall, er tut es um seinetwillen oder doch in keinem Falle mir zu lieb. Kurz, er sieht es selbst nicht dafür an, dass er mir eine Wohltat erweise, sondern es geschieht entweder dem Staat oder der Nachbarschaft oder seinem Ehrgeize zulieb, und dafür harret er irgendeines andern Vorteils als dessen, was er von einem Einzelnen dafür bekommen könnte. Also fragt man, wenn der Regent allen Galliern das Bürgerrecht, wenn er den Hispaniern Freiheit von Abgaben bewilligte, werden ihm die Einzelnen dafür keinen Dank schuldig sein. Warum denn nicht? Aber sie werden ihm Dank schuldig sein, nicht als für eine persönliche Wohltat, sondern als Teilhaber am Ganzen. Er hatte ja, lässt sich dagegen sagen, keinen Gedanken an mich. Da, als er allen miteinander etwas Vorteilhaftes gewährte, war es nicht seine Absicht, mir persönlich das Bürgerrecht zu schenken, und seine Zuneigung war nicht auf mich gerichtet. Warum sollte ich also ihm verbunden sein, der es gar nicht auf mich absah und in jedem Falle getan haben würde, was er tut. Fürs Erste, indem er allen Galliern einen Vorteil zuzuwenden gedachte, dachte er ja auch mir zu nützen, denn ich war ja ein Gallier, und ich war, wenn auch nicht meinem persönlichen, doch dem Volksnamen nach mitbegriffen. Überdies aber werde ich ihm denn aber auch nicht als für eine persönliche, sondern als für eine gemeinschaftliche Wohltat dankbar sein. Bezahlen werde ich meinen Dank als einer aus dem Volke, nicht als für mich, sondern als für das Vaterland werd ich meinen Beitrag zollen. 20. Wenn einer meinem Vaterlande Geld darleiht, so werde ich mich nicht als seinen Schuldner bekennen und mich zu dieser Schuld nicht unterschreiben, wie wenn ich als Bewerber um ein öffentliches Amt oder als ein Angeschuldigter Kaution zu leisten hätte. Jedoch werd ich zur Tilgung dieser Schuld mein Teil beisteuern. So nehme ich's nicht auf mich, Schuldner zu sein für ein Geschenk, das einer Gemeinschaft gemacht wird, weil man mir da zwar etwas gegeben hat, aber nicht um meinetwillen, und zwar mir, aber ohne zu wissen, ob es mir gegeben sei. Nichtsdestoweniger sehe ich wohl ein, dass ich etwas dafür zu entrichten habe, weil es auch mir, obschon auf mancherlei Umwegen, zugute gekommen ist. Was mich verbindlich machen soll, das muß um meinetwillen geschehen sein. Auf solche Weise wirft man ein, hast du auch der Sonne und dem Monde nichts zu verdanken, sie bewegen sich ja nicht um deinetwillen. Allein, während sie sich zu dem Zwecke bewegen, dass sie das Ganze erhalten, bewegen sie sich auch für mich. Bin ich ja doch ein Teil des Ganzen. Dazu kommt, dass doch zwischen uns und jenen ein Unterschied stattfindet, nämlich, wer mir nützt, um durch mich zugleich sich selbst zu nützen, hat mir freilich keine Wohltat erwiesen, denn er hat mich zum Werkzeuge seines eigenen Nutzens gemacht. Sonne und Mond aber, wenn sie uns auch um ihrer selbst willen nützen, haben dabei doch nicht die Absicht, durch uns sich selbst zu nützen, denn was können wohl wir an ihnen tun? 21. Ich würde mich überzeugen, erwidert man, dass Sonne und Mond die Absicht haben, uns zu nützen, wenn sie das Gegenteil wollen könnten. Es ist ihnen aber nicht möglich, sich nicht zu bewegen. Wohlan, sie sollen einmal stehen bleiben und unwirksam sein. Aber ums Himmels Willen, wie mannigfaltig lässt sich das widerlegen. Es hat einer darum nicht minder den Willen, weil es ihm nicht möglich ist, nicht zu wollen. Im Gegenteile, der höchste Beweis für die Festigkeit des Willens ist der, dass er sich gar nicht ändern kann. Einem tugendhaften Manne ist es nicht möglich, nicht zu tun, was er tut. Wäre er ja doch der tugendhafte Mann nicht, wenn er's nicht täte. Daraus würde folgen, dass auch ein tugendhafter Mann keine Wohltat erweise, weil er ja nur tut, was er soll. Es ist ihm aber nicht möglich, nicht zu tun, was er soll. Überdies ist's ein großer Unterschied, ob man sagt, er kann dies oder jenes nicht unterlassen, weil er gezwungen ist, oder es ist ihm nicht möglich, nicht zu wollen. Denn wenn es die Umstände nicht anders leiden, als dass er's tut, so habe ich nicht ihm die Wohltat zu verdanken, sondern dem, was ihn nötigt. Wenn es ihm aber nicht anders möglich ist, als zu wollen, darum, weil es nichts Besseres gibt, das er wollen könnte, so ist er sich selbst Nötigung. In solchem Falle habe ich ihm, was ich dem Genötigten nicht schuldig wäre, als dem Nötigenden zu verdanken. Sie, Sonne und Mond, sollen einmal aufhören zu wollen, sagt ihr. Da muß einem ja einfallen, was irgendein alter Philosoph gesagt haben mag. Wer sollte wohl so unsinnig sein, zu behaupten, das sei kein Wille, von dem gar nicht zu besorgen sei, dass er aufhöre oder umschlage. Im Gegenteil, keinem ist so sehr ein Wille zuzuschreiben als dem, dessen Wille in so hohem Grade zuverlässig ist, dass er ewig ist. Oder soll man denn, wenn auch derjenige einen Willen hat, der auf der Stelle nicht wollen kann, dem keinen Willen zuschreiben, dem es seiner Natur nach unmöglich ist, nicht zu wollen? 22. Wohlan, sagen sie, sie sollen einmal stehen bleiben, wenn sie können. Also all das, was durch ungeheure Zwischenräume getrennt und zum Halte des Ganzen eingerichtet ist, soll seinen Standpunkt verlassen, in plötzlicher Verwirrung der Welt sollen Gestirne gegen Gestirne stoßen, alle Harmonie soll sich lösen und die Himmelskörper sich zum Einsturze neigen, was in geflügelter Eile zusammengehalten wird, soll mitten im Laufe die auf Jahrhunderte hinein zugemessenen Wechselbahnen verlassen und was jetzt in wohlgeordneten, abwechselnden Schwingungen auf und niedersteigt, was den Himmel im Gleichgewichte erhält, soll in plötzlichem Brande zusammenlodern, es soll die herrliche Mannigfaltigkeit sich auflösen und alles eins werden. Das Feuer soll alles in Besitz nehmen, und dieses soll dann von der trägen Nacht überwältigt und so viel Göttliches von einem bodenlosen Abgrunde verschlungen werden. Ist's wohl der Mühe wert, dass alles zusammenstürze, nur damit du widerlegt werdest? Nein, es nützt dir, wenn du es auch nicht willst, und geht dir zulieb seine Bahn, wenn es schon auch noch um anderes zu tun ist und um etwas vor dir.